Es war alles eine Sache von Sekunden. Die Waffen hatte man uns gelassen, wie es der ritterliche Brauch der Wüste erforderte. Der Wekil und seine Soldaten waren ungefährlich. Hamd el-Amazad musste also zunächst kampfunfähig gemacht werden. Ich sprang auf ihn zu, riss ihm die Arme auf den Rücken, sodass er in seiner hockenden Stellung sich nicht rühren konnte. Omar hatte die Situation sofort begriffen und schlang die Schnur um die Arme des Armeniers. Ich hatte den Wekil mit der Linken am Genick, der vor Entsetzen Arme und Beine von sich streckte. Der Korporal hatte als erster die Sprache wiedergefunden. Angesichts des hilflosen Wekils rief er nach Hilfe und lief dem Ausgang zu. Die 10 Mann Leibwache folgten ihm. Dort aber stand bereits der wackere Halef mit schussbereitem Gewehr. Die Soldaten stutzten und liefen nach allen Richtungen auseinander, aus Angst, von Halef erwischt zu werden. Na, Wekil, bist du schon tot? Nein, aber du wirst mich töten. Das kommt auf dich an, du Inbegriff aller Gerechtigkeit. Was verlangst du von mir? Ich sage dir, dass dein Leben an einem dünnen Faden hängt. Halt! Halt! Tut ihm nichts. Wer bist du? Ich bin das Weib des Wekil. Er ist mein Mann. Ja, sie ist mein Weib. Die Rose von Kbili. Wie heißt sie? Adim Aisha. Du Sonne von Kbili. Wenn du mir versprichst, dass der Wekil ruhig sitzen bleibt, soll ihm nichts geschehen. Er wird sitzen bleiben. Ich verspreche es dir. So mag er es deiner Lieblichkeit danken, dass ich ihn nicht zerdrücke wie eine Feige. Oh. Dir allein bringe ich das Opfer, dass ich ihn leben lasse. Wer bist du? Ich bin Kara Benemsi. Ein Fremdling, dessen Heimat weit drüben über dem Meer liegt. Die Nemsi sind sehr kluge, sehr tapfere und sehr höfliche Leute. Das habe ich schon oft gehört. Ja. Du bist uns willkommen. Aber sag, warum hast du diesen Mann da gebunden? Warum fliehen unsere Soldaten? Und warum wolltest du den mächtigen Statthalter, meinen Mann, töten? Ja. Ich habe diesen Mann gebunden, weil er ein Mörder ist. Eure Soldaten flohen vor uns, weil sie Angst hatten und merkten, dass sie gegen uns und unsere Waffen nichts ausrichten konnten. Und den Wekil hatte ich gebunden, weil er mich schlagen und vielleicht zum Tode verurteilen wollte, ohne mir Gerechtigkeit zu geben. Du sollst Gerechtigkeit haben. Sidi, der Pantoffel im Morgenland besitzt dieselbe zauberische Kraft wie bei euch im Abendland. Es scheint so, Oma. Ich bin ein gerechter Richter und werde... Du wirst schweigen. Du weißt, dass ich diesen Menschen kenne, den du Abu el-Nasr, Vater des Sieges, nennst. Er sollte besser Abu el-Jelan, Vater der Lüge, heißen. Er war schuld, dass man dich nach Algier schickte. Er war schuld, dass du dann nach Tunis kamst und hier in dieser Einsamkeit vergraben wurdest. Und so oft er hier war bei dir, musstest du etwas tun, was dir Schaden brachte. Ist das wahr, Wekil? Ja. Ach, ich hasse diesen Abu el-Nasr und habe nichts dagegen, dass du mit ihm machst, was du willst. Schwörst du, dass es wahr ist? Ich schwöre es. Bei Allah und seinem Propheten? Muss ich. Du musst. So schwöre ich bei Allah und dem Propheten. Nun darf er mit mir gehen. Er darf. Du wirst nachkommen und mit uns einen Hammel mit Couscouse speisen. Hast du einen Ort, wo ich Hamd el-Amazad sicher festsetzen kann? Binde ihn an den Stamm der Palme dort, an der Mauer. Er wird dir nicht entfliehen, denn ich werde ihn durch unsere Truppen bewachen lassen. Sidi, ich werde ihn selber bewachen. Er wird mir nicht entwischen, sondern das Leben meines Vaters mit dem Tode bezahlen. Mein Messer wird so scharf sein wie mein Auge. Der Mörder hatte von dem Augenblick seiner Überrumpelung an noch kein Wort gesprochen. Doch sein Auge blickte tückisch und unheimlich auf uns, als er uns zu den Palmen folgen musste, wo wir ihn festbanden. Es lag nicht in meiner Absicht, ihm das Leben zu nehmen. Aber er war der Blutrache verfallen. Und ich wusste, dass keine Fürbitte Omar bewogen hätte, ihn zu begnadigen. Das Blut bezahlt das Blut, sagt der Türke. Am liebsten wäre es mir trotz allem gewesen, wenn es ihm gelingen konnte, ohne mein Wissen zu entweichen. Obwohl er mich bestimmt nicht schonen würde, falls ich das Unglück haben sollte, in seine Hand zu fallen. Ich ließ also Hamd el-Amazad in der Obhut Omar ben Sadeks und folgte mit Halef der Einladung des Wekil. Sidi? Halef? Du betontest, dieser Hamd el-Amazad sei ein armenischer Christ. Mhm. Und du musst doch zugeben, dass er ein schlechter Mensch ist. Mhm. Siehst du nun, dass die Christen schlechte Menschen sind? Du musst dich zum wahren Glauben bekehren, wenn du nicht in aller Ewigkeit in der Jaina braten willst. Du wirst selbst darin braten, Halef. Denn du behauptest, Mekka gesehen zu haben und heuchelst, ein Hadschi zu sein. Soll ich das dem Wekil erzählen? Verzeih, das wirst du mir doch nicht antun. Mir, Haji Halef Omar, dem treuesten Diener, den du finden kannst. Gut, ich werde es nicht tun, aber du kennst auch die Bedingung, unter der ich schweige. Dass du dich nicht mehr bemühst, mich zu bekehren. Sieh da, der Wekil erwartet uns schon. Nehmt Platz. Setz dich nieder, Karabenemsi, und erzähle mir, wo du Hamd el-Amazad getroffen hast. Im Flussbett Tafawi. Du glaubst also, dass er den Kaufmann in Blida bei Alger ermordet hat? Ja. Du warst aber nicht dabei. Ich folgere es. Nur Allah darf folgern? Nur Allah darf folgern, weil er allwissend ist. Wekil, dein Geist ist müde von den vielen Hammeln mit Couscouso, die du verspeist hast. Eben weil Allah allwissend ist, braucht er nicht zu folgern. Wer folgert, der sucht ein Ergebnis seiner Wahrnehmungen, ohne es vorher zu kennen. Ich höre, dass du ein Alim bist, ein Gelehrter. Du sprichst in Worten, die niemand verstehen kann. Und du glaubst ferner, dass Hamd al-Amazad den Mann im Flussbett Tafawi getötet hat? Ja. Warst du dabei? Nein. Woher willst du dann wissen, dass Hamd al-Amazad ein Mörder ist? Ich habe eine Spur gesehen und diese verfolgt. Aha. Und als ich dann Hamd al-Amazad traf, hat er mir den Mord eingestanden. Dass er dir den Mord eingestanden hat, macht mich nicht irre. Er ist ein Spaßvogel, dessen Absicht es war, sich einen Scherz zu machen. Mit einem Mord spaßt man nicht. Richtig. Aber mit einem Menschen, und der bist du. Und du glaubst auch, dass er den Schottführer Sadik erschossen hat? Ja. Du warst dabei? Allerdings. Und hast es gesehen? Sehr deutlich sogar. Und Haji Halef Omar ist Zeuge. Ja, ich bezeuge es. Nun wohl, so hat Hamd al-Amazad den Schottführer erschossen, aber willst du deshalb wirklich sagen, dass er ein Mörder ist? Natürlich. Effendi, Allah stärke deine Gedanken, denn du sollst gleich einsehen, dass der Mensch nicht folgern soll. Wieso? Wenn es nun eine Blutrache gewesen wäre. Blutrache? Gibt es in deinem Lande keine Blutrache? Nein. So sage ich dir, dass der Bluträcher durchaus kein Mörder ist. Kein Richter, verdammt ihn. Nur die Angehörigen des Toten haben das Recht, ihn zu verfolgen. Hamd el-Amazad erschoss den Schottführer Sadek, dessen Sohn Omar hier ist. Sein Sohn Omar hat also, wie du vorhin selbst erklärtest, ein Recht auf das Leben des Mörders. Dann mache es mit Omar ab. Doch sorge auch dafür, dass mir dieser Vater des Siegs nie wieder unter die Augen kommt. Im Übrigen, gib mir zunächst mal meinen Pass zurück. Ich brauche ihn noch. Effendi, jetzt trieft deine Rede von Weisheit. Da hast du deinen Ausweis. Ich werde jetzt mit Omar sprechen, dass er Hamd al-Amazad freigeben soll. Du aber bist mein Gast, solange es dir gefällt. Ich werde gleich zurück sein. Dort kommt die Blume der Oase mit dem herrlichsten Hamel am Spieß, den ihr je gespeist habt. Bedient euch, Effendi. Sei bedankt, du Sonne von Kbili. Effendi. Sind eure Frauen schön? Sie sind schön, aber sie gleichen doch nicht den Frauen am Schott el-Kebir. Deine Stimme gleicht der Stimme der Flöte. Dein Auge glänzt wie das Auge der Sonne. Und deine Gestalt ist wie die Gestalt von Scheherazade. Ihr Nem, sie seid sehr höfliche Leute. Aisha, lasse dem jungen Omar Sadek seine Mahlzeit in den Hof bringen. Er war leider nicht zu bewegen, von seinem Gefangenen fortzugehen. Effendi! Effendi! Zu Hilfe! Sidi! Zu Hilfe! Das ist Omar! Raus in den Hof, Halef! Wo ist der Gefangene? Sidi, dort reitet er! Die Soldaten sind über mich hergefallen. Amazad ist entflohen. Man hat ihm ein schnelles Kamel verschafft. Strafe du diese Leute hier. Ich jage dem Entflohenen nach. Du hast kein Tier! Effendi, ich habe Freunde hier, die mir ein gutes Tier geben werden und Datteln und Wasserschläuche. Ehe der Mörder meines Vaters am Rande des Gesichtskreises verschwindet, werde ich auf seiner Spur sein. Und du wirst meine Spur finden, wenn du mir nachkommen willst. Warum habt ihr den Gefangenen befreit, ihr Hundesöhne, ihr Abkömmlinge von Mäusen und Ratten? Was ist geschehen? Deine Leute sind über meinen Schottführer hergefallen. Ihr Schurken, ihr Halunken! Und haben den Gefangenen befreit. Ihr Spitzbuben, ihr Betrüger! Auf Befehl des Wekil! Des Wekil? Der Wurm, der Ungehorsame! Meine Hand soll über ihn kommen, und zwar sofort in diesem Augenblick! Sidi, sie ist der Wekil und er die Wekile. Und wir stehen uns hier besser im Schatten der Wekile, als wenn wir einen Pass hätten und der Schatten des Großherrn uns beschützte. Alhamdulillah, preis sei Allah, dass ich nicht so glücklich bin, der Wekil dieser Wekile zu sein.